Suratul Dukhan. Sura Nummer 44. Der Rauch. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Hamim. Bei dem deutlichen Buch. Wir haben es wahrlich in einer gesegneten Nacht herabgesandt. Wir haben ja die Menschen immer wieder gewarnt. In der jede weise Angelegenheit einzeln entschieden wird. Als eine Angelegenheit von uns aus. Wir haben ja immer wieder Warner gesandt. Als eine Barmherzigkeit von deinem Herrn, gewiss, er ist der Allhörende und Allwissende. Dem Herrn der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist, wenn ihr überzeugt seid. Es gibt keinen Gott außer ihm, er macht lebendig und lässt sterben, er, euer Herr und der Herr eurer Vorväter. Aber nein, sie sind im Zweifel und treiben ihr Spiel, so erwartet den Tag, an dem der Himmel deutlichen Rauch hervorbringt, der die Menschen überdecken wird. Das ist eine schmerzhafte Strafe. Unser Herr, nimm die Strafe von uns weg. Wir sind jetzt gläubig. Wie soll ihnen jetzt die Selbstbesinnung nützen, wo bereits ein deutlicher Gesandter zu ihnen kam? Sie sich hierauf aber von ihm abkehrten und sagten, einer, dem vorgesagt wird, ein Besessener? Wir werden die Strafe ein wenig hinwegnehmen. Ihr werdet sicher zurückkehren. Am Tag, da wir mit der größten Gewalt zupacken werden, gewiss, da werden wir Vergeltung üben